Die Besucherin. Die Hauptsache ist, dass sie hier wieder schwimmen kann, auch wenn sie beim ersten Besuch nicht weiß, dass die Porzellanstücke auf dem Tisch zum Ablegen des Bestecks zwischen den Gängen bestimmt sind. Ebenso wenig glückt ihr der Versuch, das Frühstücksbrötchen mit Gabel und Messer zu schneiden, der das Versehen vom Mittag davor ausgleichen soll. Beide Missverständnisse führen zum gleichen stillen Lächeln der Gastgeberin, begleitet von der gleichen leichten Berührung ihres Unterarms durch deren kühle Hand. Das Brot, sagt diese, ist so wertvoll, dass man es ruhig mit der Hand nehmen darf. Dort, wo sie herkommt, hatte sie nie darüber nachdenken müssen, ob das Brot so wertvoll und deshalb mit der Hand zu greifen sei oder nicht. Dort hatte sie das Korn selbst angepflanzt und ihr Greifen war von der Aussaat über die Ernte und das Backen bis hin zum Essen das gleiche gewesen. Hier aber ist nur das Greifen nach dem fertigen Brot übrig geblieben, als Haut über einer fremden Fülle wie bei der Weihnachtsgans. Hier, in diesem Garten, gibt es, ganz anders als in dem Garten, der ihr gehört hat, nichts zu säen und nichts zu ernten. Hier stehen Kiefern und Eichen, wachsen in ihrem Schatten langsam die Büsche, sprengt der Gärtner den Rasen, sind die Blumen mehrjährig und das Dillkraut für die Kartoffeln holt die Kleine von der Nachbarin am Anfang des Sandwegs. Hier in diesem Garten halten sich alle nur zu dem Zweck auf, in einem Garten zu sein. Wahrscheinlich hat sie zum richtigen Zeitpunkt in ihrem Leben den richtigen Ort erreicht, denn auch in ihrem Leben hält sie sich nur noch auf, um am Leben zu sein. Anderswo, hat sie gehört, setzte man Alte wie sie auf einen Baum und ließ sie dort oben verhungern. Aber heutzutage gibt man ihnen sogar Geld, damit sie überleben, auch wenn sie nicht mehr arbeiten können. Niemals wird sie sich an dieses Geld gewöhnen, das ihr Monat für Monat fürs Nichtstun geschenkt wird. In diesem Garten bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu sitzen, mitten am Tage mit den Händen im Schoß zu sitzen und den Lerchen beim Fliegen zuzusehen. Versäum dich nicht, hört sie sich selber, während sie sitzt, mit unhörbarer Stimme rufen. Versäum dich nicht, wie sie es aus dem Küchenfenster ihrer Tochter zurief, wenn die sich auf dem Hof mit der Nachbarstochter verplauderte. Abwaschen sollte die Tochter dann, Fische schuppen oder ein Federvieh rupfen. Die Tochter kam immer sofort, aber ihre eigenen Hände liegen jetzt weiter ruhig im Schoß und während sie so sitzt, hört sie ihren Mann Akkordeon spielen, ihre eigenen Eltern schweigen, die Enkel plappern und antwortet unhörbar, tröstet oder singt lautlos oder schweigt einfach nur. Und die Hauptsache ist, dass sie, wenn es Abend wird, wieder schwimmen gehen kann, in diesem grünlich schimmernden, kühlen See, fast so wie zu Hause. Besser ist es allemal, fremd zu sein in der Fremde. Einmal noch war sie aus der Stadt, in die sie zuerst geflüchtet waren, zu Fuß mit den drei Enkeln zum Hof zurückgekehrt, 30 Kilometer zu Fuß in die falsche Richtung, und hatte kurze Zeit als Magd bei den Polen, die das Haus inzwischen schon in Besitz genommen hatten, auf ihrem eigenen Hof gedient. Damit die Tochter sie findet, wenn sie von ihrem Arbeitseinsatz doch noch zurückkehrt. Ihr Enkelsöhnchen hatte seinen Spielzeugtraktor wieder ausgraben wollen, den er einige Wochen zuvor bei der Flucht in einer Ecke des Hofs verbuddelt hatte, aber sie hatte es ihm verboten. Die Tochter kehrte nicht wieder. Nur das Hochzeitsbild, das sie immer bei sich getragen hatte, kam auf Umwegen zurück in die Hände der Mutter, lappig geworden, zerknickt, Vermerke in kyrillischer Schrift auf der Rückseite. Auf dem Weg durch den Garten zur Kirche war die Tochter mit ihrem Brautschleier an den Johannisbeersträuchern hängen geblieben und hatte also mit zerrissenem Brautschleier heiraten müssen. Für das Foto hatten sie den Schleier so gelegt, dass der Riss nicht zu sehen war. Die Tochter kehrte nicht heim. Da hatte die Mutter, die jetzt nur noch eine Großmutter war, sich mit den drei Enkeln ein zweites Mal auf den Weg gemacht. Besser war es allemal, fremd zu sein in der Fremde und nicht im eigenen Haus.